Wie der Titel schon sagt, wird es heute dem Surrealismus, unter dem sich ja die meisten wahrscheinlich eher eine Künstlerinnen- und Künstlerrichtung oder Gruppe irgendwann in den 20er, 30er Jahren irgendwo in Paris vorstellen, gehen, aber diesmal nicht unter dem Aspekt oder der Beleuchtung als Künstlerinnen und Künstler, sondern ich versuche jetzt heute aufzuzeigen, inwieweit diese Leute politisch impliziert waren in der Epoche nach 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich, wo dann doch einiges los war. Auf politischer Seite gab es so doch sehr prägnante Ereignisse wie die Gründung der Kommunistischen Partei, die eine Abspaltung von den Sozialisten war, also eine massive. Es gab eine große Frustration oder ein großes Infragestellen, vor allem der jungen Leute, gerade jener, die irgendwie gerade den Ersten Weltkrieg und das große Massaker, wie sie es oft bezeichnet haben, überlebt haben. Und es gab auch von einem kleinen Café ausgehend in Zürich eine Gruppe von Leuten, die während des Krieges versucht haben, sozusagen diese Gesellschaft, die zu diesem Wahnsinn getrieben hat, anhand der, sagen wir mal, zu kritisierenden oder aufzulösenden Kultur und Kunst zu bekämpfen sei. Und das waren die Dadaisten. Café Voltaire, Zürich, 1914, 15, 16, 17 strömten da die ersten Flüchtlinge, meistens Leute, die halt nicht in den Krieg ziehen wollten, dorthin. Und dann nach dem Krieg, darunter vor allem eine Figur namens Tristan Tzara, kamen die nach Paris, weil Paris damals nicht nur politisch gesehen ein spannender Fleck war, aber das interessierte eher die Franzosen und Französinnen, sondern auch natürlich vom Künstlerischen her. Und das hat eine viel längere Tradition, über die heute zu reden vielleicht den Rahmen sprengen würde. Aber muss ich das ungefähr so vorstellen, dass in Paris, also angefangen von der Lost Generation, das waren amerikanische Schriftsteller, darunter Leute wie Henry Miller oder Hemingway, bis hin einmal zu Leuten aus den ehemaligen Ländern der Donaumonarchie wie Tristan Tzara, also aus quasi Rumänien, später in Rumänien, und andere dorthin strömten und irgendwie Furore machten. Auch nicht zu vergessen die vielen russischen Flüchtlinge, die aus verschiedensten Gründen vor der russischen Revolution geflohen sind und dann doch mit ihr sympathisierten. Also es ist eine sehr komplizierte Situation und mittendrin gibt es da zwei Männer, die versucht haben, irgendwann mal Medizin zu studieren und Gedichte zu schreiben und die dann während des Krieges sozusagen Kriegstraumatisierten, würde man heute sagen, gekümmert haben und dabei auch einen Dichter kennengelernt haben, der sozusagen kurz vorm Selbstmord stehend noch nicht seinen schwarzen Humor vergessen hatte. Dieser Dichter hieß Jacques Vacher und er brachte diese zwei, also vor allem einen der beiden jungen Sanitäter, endgültig dazu, seine bürgerlichen Vorstellungen einer normalen Existenz irgendwie über Bord zu werfen und sich nur noch der Revolution, dem Dadaismus und andere Ismen zu widmen. Und dieser junge Mensch war André Breton, der sozusagen dann später den Spitznamen des Papstes des Surrealismus bekommen hat. Was man vielleicht gleich am Anfang sagen soll, also ich versuche hier nicht irgendwie das Ganze, also eine Lobhymne auf den Surrealismus zu machen, obwohl es viele Möglichkeiten dazu gibt, aber also ein Problem, was wir in vielen Avantgarde-Bewegungen haben, ist, dass halt das sehr, sehr männlich dominiert war und fast hingehend bis zum Machismus, also die sahen sich, also gerade André Breton, sahen sich als also große, wichtige Männer, die halt auch irgendwie andere Menschen, aber am wenigsten Frauen in ihrem Kreis zugelassen haben, also als ebenbürtig. Natürlich als Bewunderungsobjekt, wenn man so will, schon, aber nicht als gleichberechtigte Künstlerin. Ja, das heißt, die kommen alle zurück nach Paris, gründen Zeitschriften, also es gibt alle möglichen Titel, die ich da aufzählen könnte, ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass sozusagen im Gegensatz zu anderen Künstlerinnengruppen und Künstlergruppen, die damals sich in Paris bildeten, oder Schriftstellerinnen und Schriftstellergruppen, diese von Anfang an sehr politisch dachten, und zwar in einem revolutionären und, wenn man so will, konstruktiven Sinn. Was dann auch sehr bald, also diese erste Zeitschrift hieß Literatur, also einfach zu merken, Literatur, wo eben halt André Breton und Aragon, das ist der zweite Louis Aragon, der zweite Dichter, wenn man so will, mit einem ähnlichen Schicksal sich wiederfanden, kam auch Tristan Tzara dazu und andere Dadaisten, die wiederum eine sehr nihilistische, könnte man fast sagen, Position vertraten und sehr bald nichts mehr anzufangen wussten mit diesem Versuch, die russische Revolution, die gerade in aller Munde war, auch nach Frankreich zu transportieren. Es verliefen dann einige Jahre bis Mitte der 20er Jahre in so einem Hin und Her und einer beginnenden Auseinandersetzung halt dieser Sartre hat sie später als bürgerliche Söhne bezeichnet, also nach dem Zweiten Weltkrieg, also in seinem Buch Was ist Literatur, als bürgerliche Söhne, die sich gegen ihre Väter auflehnten. Das waren sie vielleicht damals wirklich. Die ersten Jahre haben sie halt so herumlaviert zwischen Poesie und eben halt neuen Formen der Auseinandersetzung und Zersetzung von Kunst und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Natürlich wurde ziemlich bald Marx entdeckt und auch der frühe Hegel. Und eine wichtige Entdeckung war für die damals, auch weil sie halt im, wenn man so will, psychiatrischen Dienst im Krieg gearbeitet haben, war die Entdeckung der Psychoanalyse. Also der Breton war quasi Assistent eines Assistenten vom Charcot und der Charcot war halt jener Psychiater, zu dem der Sigmund Freud einst gepilgert ist nach Paris und der die Hysterie untersucht hat. Und somit wird sozusagen die Psychoanalyse in einer sehr simplifizierten Form auch angewandt, um Poesie und Kunst zu machen, beziehungsweise eben halt keine Kunst mehr zu machen. Weil von Anfang an, und das hatten sie irgendwie von den Dadaisten übernommen, die Kunst einfach nur als etwas gesehen wurde, so wie Marx die Religion gesehen hat, so ein Raum, wo man abseits der Albträume und unerträglichen Zustände quasi noch irgendwie so eine Art künstliche Utopie schaffen kann und sich fliehen kann in irgendwelche schönen Musikstücke, Bilder und Bücher und dabei die Realität vergessen kann. Es ging ihnen darum, sozusagen das aufzulösen. Und das ging nur, wenn sozusagen der Konsument und die Konsumentin abhanden käme. Ja. Das heißt, so wie später dann Andy Warhol postuliert hat, sollte mehr oder minder jeder ein Künstler und eine Künstlerin werden. Und nicht indem man irgendwelche Bücher oder so einen kulturindustriellen Kontext da herumpubliziert und irgendwelche Ausstellungen organisiert, sondern indem man sich auf diese Methoden und eine dieser Methoden war das automatische Schreiben, stark von der Psychoanalyse, wenn man so will, beeinflusst oder behaupten sie zumindest. Und das bestand darin, dass man sich, ich weiß nicht, wer von euch Psychoanalyse gemacht hat, also ich habe das ein paar Jahre versucht, man legt sich halt eine Stunde hin und versucht oder muss quasi, wie man so schön sagt, frei von der Leber weg irgendwas erzählen und das täglich. Die machen das quasi nicht in einer Stunde, sondern mit irgendwelchen Aufputschmitteln machen die das tagelang durch, also bis sie irgendwie umkippen. Und so entstanden halt ganz wüste, scheinbar unlesbare Texte, die dann auch publiziert wurden in eigenen Zeitschriften. Und ein nächster Schritt war auch, und da kommen wir auch zur bildenden Kunst, zum Beispiel zu Max Ernst, der das in seiner Arbeit am Anfang sehr gemacht hat, kam auch also die Idee der Collage und der Montage auf. Also man hat Elemente des Bekannten, also Max Ernst hat, also ich weiß nicht, ob ihr diese Arbeiten kennt, die sehen aus wie Radierungen, sind auch teilweise welche, aber es sind einfach zusammengepickte Radierungen aus dem 19. Jahrhundert aus, sagen wir mal, so halberotischen Zeitschriften, die er da irgendwie am Flohmarkt gefunden hat, kombiniert mit irgendwelchen anderen, mit Tieren und. Und das war sozusagen dem sein Versuch, sich dem zu nähern. Also ein Zitat, also auf Französisch, ich habe es jetzt drück übersetzt auf Deutsch. Also Max Ernst, für ihn war sozusagen das Bild, das surrealistische Bild oder surreale Bild, die Vermengung zweier unvermengbarer Realitäten, basierend auf einem Plan, der scheinbar nicht angebracht ist. Wir sind jetzt so Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre. Es gibt in dieser ganzen Gruppe oder in diesen Gruppen um die Surrealisten und Surrealistinnen herum eine Gruppe, die damals schon dem Walter Benjamin aufgefallen ist oder dem George Grosz, die auf ihren Paris-Besuchen halt versucht haben, das Ganze mal zu erfassen, was da passiert. Und das war eine Zeitschrift, die hieß Clarté, Klarheit. Und deren Leiter, Pierre Naville, war ein Schriftsteller, der dann später Psychoanalytiker wurde und. Oder ein, sagen wir, in der Wissenschaft, der psychoanalytischen Wissenschaft einiges voranbrachte. Dazwischen war er dann Trotzkist, aber zu dem Zeitpunkt war er noch KP-Mitglied und hat mehr oder minder die ganze Gruppe oder einen Großteil der Gruppe dazu gebracht, auch der Kommunistischen Partei Frankreichs, die einen sehr antistaatlichen, sehr revolutionären Kurs verfolgt hat, beizutreten. Und in dem Kontext kann man vielleicht nochmal auf den Begriff Avantgarde zurückgreifen. Der hat ja an sich, obwohl das heute vor allem in der Kunstszene sehr gern gebraucht wird, hat der gar nichts Künstlerisches ursprünglich an sich, sondern es war eigentlich eine Begrifflichkeit vom Lenin, der das Proletariat als Avantgarde-Revolution gesehen hat. Wenn man so will, dann die Partei als Avantgarde der Avantgarde, also des Proletariats. Und wahrscheinlich dachte sich damals Breton und die anderen, dachten sich damals, okay, und wir werden die Avantgarde der Partei sein, also sozusagen die dreifache Avantgarde der Revolution, nur kam es da irgendwie anders. Denn, ich zitiere mal kurz was, um den Kontrast irgendwie zu zeigen, was eigentlich die Surrealisten und Surrealistinnen wollten und was dann die KP irgendwie dann gesehen hat. Also es war so eine Art Aufruf, noch bevor diese ganzen Manifeste, also die Surrealisten wurden, und Surrealistinnen wurden berühmt durch ihre Manifeste, die im Laufe der 20er und 30er Jahre publiziert wurden, wo sie quasi ihre Positionen klarstellten. Aber davor gab es noch einen Aufruf, der hieß zuerst und immer die Revolution und der erschien in der damaligen kommunistischen Tageszeitung, die es ja heute noch gibt, Humanité, also Menschheit, oder kann man so übersetzen. Wir akzeptieren die Gesetze der Ökonomie und des Tauschhandels nicht, wir akzeptieren nicht die Sklaverei der Arbeit und auf einem noch weitläufigeren Gebiet erklären wir uns als im Aufstand gegen die Geschichte befindlich. Die Geschichte wird von Gesetzen gesteuert, deren Voraussetzung die Trägheit des Einzelnen ist. Ja, und ein paar Jahre später antwortet quasi in seiner Analyse der Pariser Zustände ein, also auch sehr spannender sowjetischer Schriftsteller, I.A. Ehrenburg, die Surrealisten, also quasi ein Staatsromancier, vor allem während des Krieges dann der Sowjetunion, die Surrealisten wollen zwar von Hegel, also auch von Marx, also auch von der Revolution etwas wissen, doch was sie ablehnen, ist Arbeiten. Gut. Ungefähr mit dieser Stimmung empfängt dann sozusagen André Breton in der Partei. Er darf dann statt die großen theoretischen Arbeiten und revolutionären, was weiß ich, Kunstaktionen der Partei zu organisieren, wird er zugeteilt einer Gruppe von Arbeiterinnen und Arbeitern, die für die Gaswerke arbeiten und soll die irgendwie also schulen. Und das war's dann. am Anfang sind sie ja noch irgendwie alle dabei. Nur der, vielleicht die narzisstische Kränkung spielt ein bisschen mit, aber auch eine andere, sagen wir, politische Realität, die immer mehr die KP einholt, nämlich natürlich die langsame, also Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er Jahre, langsam beginnende Stalinisierung, wenn man so sagen kann, der Partei. Also Trotzki wird ja 27 quasi ins innere Exil geschickt und flieht dann, kommt dann irgendwie auch nach Paris. Andere alte KPler, zum Beispiel ein gewisser Viktor Serge, der auch ein Freund von Lenin war und in Moskau sehr aktiv war, ich glaube, er war Belgier, wird eingesperrt. Es gibt die ersten quasi Prozesse, es sind noch nicht die Schauprozesse, aber die ersten größeren quasi Säuberungen innerhalb der Partei. Und das sickert so langsam nach Frankreich durch. Und es gibt auch neue Richtlinien der KP und jedes Mitglied der Partei muss denen ja folgen. Und nachdem sozusagen, weil es ja auch in der Sowjetunion eine Avantgarde gegeben hat, wenn man so will, eine futuristische, mit ganz vorne Majakowski, und er bringt sich ja 1930 um. Und nachdem seinen Tod ändert sich quasi dort alles in der Auffassung, und es wird der sozialistische Realismus mehr oder minder ausgerufen bei einem großen Kongress in Kharkov 1930, wo alle möglichen Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Welt, die irgendwie der KP nahestehen oder Mitglieder sind, eingeladen werden. Und dieser sozialistische Realismus hat natürlich nichts mit dem zu tun, was Breton und einige andere noch wollen. Und da kommt es quasi zur ersten Spaltung, weil der andere quasi Medizinstudent, der am Anfang, den ich kurz erwähnt habe, pardon, Louis Aragon, wird nach Kharkov eingeladen, es, in der Hoffnung, dass er dort vor den also Hunderten oder Tausenden, was weiß ich, Schriftsteller und Schriftstellerinnen da eine Rede hält, die sozusagen den Surrealismus und die Avantgarde und auch so diesen anarchistischen Ansatz noch unterstützt. Der macht nichts dergleichen, sondern wird quasi dort ein strammes Parteimitglied, kommt zurück und tritt aus mit einigen anderen. Und es erfolgt eine der vielen, vielen Spaltungen in dieser surrealistischen Bewegung, die, deswegen kann man in dem, also allein schon deswegen von einer politischen Bewegung mehr oder minder reden, die quasi fast immer aus politischer Motivation stattfanden. Also die erste Spaltung, die habe ich vorhin vergessen, war, als alle zur KP beitraten, distanzierte sich ein sehr, also von Anfang an sehr stark involvierter Dramatiker, also Dramatiker, sagen wir mal Theatermensch, Antonin Artaud, also Theater des Grauens, als erster vom Surrealismus, weil er das nicht mittragen wollte. Und nun distanzierte sich quasi André Breton von seinem eigenen Entschluss, da Kommunist zu werden. Also zumindest kommunistisches Parteimitglied. Der Bruch kam dann endgültig 1935 zustande, als quasi nach dem Selbstmord eines anderen Surrealisten, René Crevel, der noch versucht hat, da irgendwie eine Verknüpfung herzustellen, nach dessen Selbstmord quasi treten die aus. Also Breton und andere, Aragon und andere bleiben wiederum drin und machen dann eine ziemlich fulminante Parteikarriere, werden dann auch alle Romanciers, also Aragon wird vor allem für seine Romane berühmt sein, auch dann für seine Gedichte natürlich, aber damals zu diesem Zeitpunkt eher für seine Romane. 1934 passiert in Frankreich etwas Neues, also nicht etwas Neues, sondern es wird eine Konsequenz gezogen, betreffend auch, was in Deutschland passiert ist, also die Machtergreifung der Nazis. Und am 6. Februar versuchen ja in Paris, 34, versuchen, wenn man so will, französische Faschisten und Faschistinnen, Nazis, Veteranen des Ersten Weltkriegs, also ein bunter Haufen Royalisten und, also eine riesige Demonstration, also mehr als zwei NDP-Leute, es waren ungefähr 100.000 Menschen auf der Straße, und die haben versucht, das Parlament zu stürmen, wurden aber von der französischen Polizei quasi vertrieben, es gab auch Tote. Und das hatte zur Folge, dass etwas fast Unmögliches passiert ist, nämlich dass die Sozialisten, die eine große Gegendemonstration organisiert haben mit Léon Blum, und die Kommunisten, die auch eine große Demonstration organisiert haben, plötzlich da sich vereint haben. Ja. Und das war etwas ganz Neues, weil das waren ja sozusagen die großen Feinde auch. Und einer der ersten, der sozusagen ein Komitee mitgründet mit ein paar anderen quasi vorpreschenden Kommunisten und Sozialisten und noch anderen Linken, um eine Vereinigung der, ja, man kann es grob umschreiben, antifaschistischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu gründen, war André Breton. Und man kann dann sozusagen von da ab auch einen sehr starken, also wegkommen von der Idee, eine Revolution durchsetzen zu können, einen sehr starken politisches Akzent gegen Faschismus wiederfinden. Also es wird groß gehofft, dass man mehr im Spanischen Bürgerkrieg tut. Es geht aber de facto nur einer dieser Schriftsteller, Benjamin Perret, geht dann nach Spanien zu den Anarchisten. Es gibt eine gewisse Radikalisierung auch in der Akzeptanz der Gewalt gegen Nazis. Also es vereinen sich wieder abgespaltene Surrealisten und Surrealistinnen in einer neuen Gruppe, die hieß Gegenangriff, Kontratak. Das waren Leute wie Georges Bataille, den vielleicht einige auch kennen, und Breton. Das dauerte aber nur kurz. Und dann gab es halt das große Idol für kurze Zeit für Breton, den er bei seiner Mexiko-Reise kennenlernte, nämlich Trotzki, und die haben dann so einen Aufruf an die revolutionären Schriftstellerinnen und Schriftsteller geschrieben. Ja, und dann war es still, weil dann brach der Zweite Weltkrieg aus, und Breton zog sich nach Amerika, also floh nach Amerika, und also zog sich zurück, ist der falsche Ausdruck, also floh, und versucht halt übers Radio von dort irgendwie aktiv zu sein. Andere gingen in die innere Emigration. Die bei der KP waren, wie Aragon, gingen in die Resistance. Und es war dann so, und das ist dann die Frage, weil wieso war nach dem Zweiten Weltkrieg vom Surrealismus quasi als Bewegung nicht mehr so viel zu hören. Also es war schon noch viel zu hören, aber es war eher so eine Art Runde für ältere Leute, nicht? Also Nostalgietreffen, obwohl Breton noch einige sehr interessante Bücher geschrieben hat und die anderen. Aber wieso klang das so ab? Also es gibt da verschiedenste Theorien. Sicher war es so, dass man den Surrealisten und Surrealistinnen und ihren Arbeiten quasi den Wind aus den Segeln nahm, als durch ihre Beteiligung an der Resistance und auch ihre wichtige Beteiligung, auch ihrer Schriften, quasi diese, vor allem die Dichter und Dichterinnen, zu Staatskünstlern erhoben wurden. Also ich war in einer französischen Schule, da nimmt man halt das massivst durch. Ja. Also man analysiert surrealistische Gedichte, als wäre es was ganz Normales. Und das raubt natürlich viel von dem, was da an Potenzial drinnen wäre. Was danach folgte, das glaube ich, werdet ihr bei den nächsten Konferenzen hören, bezüglich Situationismus, Lettrismus und Pataphysik und. Also es gab dann quasi Neugründungen von im ähnlichen Stil nach dem Krieg, die sich aber immer mehr ganz klar vom Surrealismus distanziert hatten. Und ja, was heute übrig bleibt, vielleicht nur ganz kurz, weil ich diskutiere lieber, als da zu viel herumzureden. Vor ein paar Jahren war im Centre Pompidou, also in Paris, eine große Ausstellung, die sich ganz groß die surrealistische Revolution, so ist auch deren erste Zeitschrift, nannte. Und man konnte über viele Etagen hinweg alle möglichen Bilder sehen und auch irgendwelche Texte. Aber eigentlich, was dort präsentiert wurde, war eigentlich nur die sozusagen die ästhetische Revolution, unter Anführungszeichen, also die, die man eigentlich heute gut verkaufen kann auch, und weniger das Politische, also die politische Dimension.